Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: von Disco Beats zu Rock- und Filmmusik arbeiten des Amerikaners Moby. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Disco Lies, ein Stück von Mobys letztem Album Last Night, das wieder die Rückkehr zum eigentlichen Sound Mobys eingeleitet hat, elektronisch clubtauglich und irgendwie immer hymnisch. Den Weg, den der Amerikaner mit seiner Musik bisher gegangen ist, ist unkonventionell und voller Überraschungen gewesen. Von Disco Beats zu Rock- und Filmmusik arbeiten des Amerikaners Moby, das ist das Thema des heutigen Soundchecks. Und um das kleine Universum von Moby zu begreifen, sollte man diesen Song hier kennen. Mobys erster Hit, das um die Erkennungsmelodie aus der Serie Twin Peaks herum entstand. Go! Moby, ein gefundenes Fressen und eine Herausforderung für Fans und Musikkritiker. Nachdem er sich in den frühen 90ern einen Namen gemacht hat mit erfolgreichen Dance-Hymnen wie Go oder Feeling So Real, schwenkte er 96 auf einmal um und veröffentlichte mit Animal Rights fast schon ein Punkrock-Album. Viele Techno-Fans stieß er damit vor den Kopf und Rockliebhaber wurden erstmals auf ihn aufmerksam. Neu war das andere musikalische Terrain für Moby nicht, denn der heute 43-Jährige hat schon mit 10 klassische Gitarre gelernt und spielte die darauffolgenden Jahre in unzähligen Bands und durchlief sämtliche Underground-Stile im Schnelldurchlauf. Ob er bei der Hardcore-Band Vatican Commandos auf die Gitarre einhackte, in Punkrock-Formationen mitrebellierte oder bei Ultra Vivid Scene eher besinnlichere Seiten zum Klingen brachte, stets war Moby dabei, wenn es um extreme Emotionen und Ausdrucksformen ging. So war Animal Rights schon fast ein bekanntes Terrain für Moby. Hören wir daraus That's When I Reach for My Revolver. First Cool Hive, ein Titel aus Mobys Album Everything is Wrong, das 1995 erschien. Hier finden sich elegische Amien-Songs neben Tanzflächenfüllern, kein Problem für Moby. Viele von Mobys Songs sind in Filmen verwendet worden. Einige Beispiele sind The Bourne Identity, Black Hawk Down oder Vanilla Sky. Einer seiner größten Erfolge als Filmmusiker feierte Moby mit seinem Remake des James-Bond-Themas, das in der Episode Tomorrow Never Dies Verwendung fand. Bond. James Bond. Elektronische Musik kann eine Spielwiese sein. Dank Sample und moderner Computertechnik sind seit langem Kombinationen möglich, wie es sie früher nie gegeben hätte. Und Moby ist ein Spielkind, der sich all dieser Techniken bedient. So fiel ihm der Sampler Sounds of the South in die Hände, der alte Aufnahmen aus dem Mississippi-Delta enthält. Diese Aufnahmen früher Bluesmusiker oft auf dem Feld aufgenommen, wo die schwarzen Arbeiter ihre Songs in den Arbeitspausen spielten, sind die Grundlagen des Erfolgsalbums Play, das 1999 erschien. Der Blues in einem völlig neuen Gewand oder auch einfach in die Jetztzeit transferiert. Das gab es zwar schon öfters, aber Moby war ziemlich erfolgreich damit. Hören wir Natural Blues. Oh, Lordy, my trouble so hard. Oh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, Lordy, my trouble so hard. Oh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody. trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Moby hat sich auch einen Namen als Remixer gemacht, egal ob für David Bowie, Eno, The B-52s oder die Rolling Stones oder Metallica, alle haben ihren Moby-Remix. Doch Mobys Weg als Remixer begann innerhalb seines englischen Mute-Labels. Da erschien 1991 die Single einer Formation namens Fortran 5, auf der Moby gleich zwei Mixer erstellte. Die Band gibt es schon lange nicht mehr, aber Mobys Bassline-Mix von Hard on the Line kann man sich heute immer noch gut anhören, da er schon viele Elemente beinhaltet, für die Moby dann später bekannt wurde. you felt the same. Another day, another dawn. I have you gone, a scribbled note, the only sign that I laid my heart on the line. Nicht nur als Remixer ist Moby gefragt, er liebt auch Remixe seiner eigenen Songs. Nicht selten erscheint gleich ein komplettes Remix-Album von ihm, an dem Moby selbst kaum etwas gemacht hat. Stattdessen andere bekannte Namen aus der Welt der Dance-Music, Armand van Helden, Bob Sinclair, Ferry Corsten. Moby hat keinerlei Berührungsängste mit anderen Chart-Acts. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass selbst Scooter eines Tages einen Moby-Remix machen, wenn das nicht schon passiert ist. Für den Titel Honey wählte Moby das bewährte Team der britischen Band Faithless aus, Produzent Rollo und Sister Bliss, die ihrerseits den Song auf ihre Art und Weise interpretieren. Traveled through hell, know how we fell, oh how we fell. Lift Me Up, ein Titel des Erfolgsalbums Hotel, das 2005 erschien. Für mich persönlich war Hotel das bisher schwächste Album von Moby. Ich fand Anfang der 90er eine Szene mit Moby besonders beeindruckend. Es war eine Art Techno-Showcase in einem kleinen Kölner Club, bei dem verschiedene DJs und Produzenten des Genres zugegen waren. Irgendwann trat Moby auf, spielte seine Hits wie Go und andere auf dem Synthi und griff urplötzlich nach einem Song zur Gitarre und intonierte New Dawn Fades. Ein Song der britischen Band Joy Division, um dann wieder Techno zu spielen. Das war damals wirklich mutig, heute würde es schon fast zum guten Ton gehören. Hören wir Moby mit seiner Coverversion von New Dawn Fades. Yeah. 2002 erschien Mobys Album 18. Das Album klingt wie eine Compilation, nur mit dem Unterschied, dass alle Songs von Moby selbst sind. Mal singt er, mal lässt er singen, aber immer steht der eigentliche Song im Vordergrund. Moby realisiert seine Musik im Alleingang im eigenen kleinen Studio im New Yorker Stadtteil Manhattan. Dort tüftelt er nächtelang an seinen Kompositionen und dort entstand auch 18, ein wirklich hörenswertes Moby-Album. Hören wir daraus den Song Another Woman. Moby hat neben seinem eigenen Namen auch noch unter dem Pseudonym Voodoo Child veröffentlicht. Während sein damaliges Album Animal Rights noch einige Gemüter beschäftigte, hat er mit Voodoo Child ruhige Ambient-Musik produziert. Hören wir bis zu den Nachrichten vom Voodoo Child-Album The End of Everything, den Titel Great Lake. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck mit Moby.